SRF Virus. SRF Virus. Mental X. Der Mental X nimmt dich jetzt mit auf eine fantastische Reise in die Welt von der elektronischen Musik. Er bringt dir exklusive Clubtracks, News von DJs und Produzenten von der ganzen Welt. Hi, I'm James Holden. Hi, I'm Carl Cox. This is Tim Davison. Und er empfiehlt dir die Partys, wo er auch selber wieder hingeht. Mental X. Jetzt auf SRF Virus. Unbemerkt hat in den letzten zwei Wochen ein Projekt namens Ascenter ein Album veröffentlicht, das irgendwie viel zu professionell und gut produziert tönt, um von einem Newcomer zu stammen. Jetzt ist natürlich die Frage, wer steckt hinter Ascenter? Das und andere lebensnotwendige Fragen von der Elektronika, die beantworte ich dir. Herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Abend. Du hörst SRF Virus, ich bin der Mental X. Das ist Mental X Electronic. 3 Stunden urbane Underground Clubmusik. Eben, wie gesagt, auf elektronisch. Und wenn wir doch gerade bei Center sind. Also, ich habe gefunden, recherchiert und weitergesucht. Und irgendwann habe ich dann zwei Namen entdeckt, namens Dennis White und Dave Gardner. Und dann war es irgendwie klar gewesen. Die zwei sind im Sascha seine aktuellen Co-Produzenten, arbeiten seit 5 Jahren mit ihm zusammen, haben unter anderem das Evolver 3 Album mit ihm zusammen produziert oder für ihn produziert. Ist ein bisschen Ansichtssache. Und sie haben eben aus diesen ganzen jahrelangen Zusammenarbeit gewisse Tracks gesammelt und haben die jetzt als Album veröffentlicht mit dem Namen Dream Logic. Die besten Tracks vom Album stellt ihr heute so vor. Vito bringt eine brandneue Sounds von diesem Techno-Duo aus England, nämlich Way Out West. Genau gesagt, kommen sie aus Bristol. Und hinter Way Out West steckt natürlich der legendäre DJ Nick Warren und Jody Wisternoff. Weiter geht Sound aus Holland von Mononoid. Und anfangen die mit der heutigen Sendung eben gerade mit dem Dennis White und Dave Gardner als Center. Das ist Face. Schön reisig mit. Viel Spaß. We'll be right back. Dream Logic heisst das neue Album von Center. Meinem Artist von der Woche, genauer gesagt, ist es ja ein Duo, rings unter Dennis White und Dave Gardner. Ihres Zeichen langjährige Produzenten, Co-Produzenten von Sascha, haben unter anderem mit ihm die Late Night Tales Compilation gemacht, aber auch die Involver 3 Geschichten. Und es sind immer zur Stelle, wenn der Sascha irgendwelche technischen Probleme hat. Wunderschöne, sehr träumerische Trance House Sound gibt es auch heute oben noch von Way Out West. Way Out West rings um den Nick Warren und den Jody Wisnoff haben die erst gerade das Album rausgegeben namens Tuesday Maybe. Von dem gibt es eine Remix-Edition und naja, einer von meinen Lieblings-Acts hat Hand angelegt, nämlich der Guy J. Wir hören natürlich rein. Aber zuerst, gerade als nächstes, die neue Scheibe von Sat Beats vom argentinischen Label vom Hörnen Gattaneo. Lost in the moment, it's Schon gefühlt die Ewigkeit haben wir nichts mehr gehört vom Argentinier, vom Diego Poblet. Und jetzt meldet er sich fulminant mit einer neuen EP zurück, nämlich Warmer. Und das Coole ist, früher ist er mehr so auf den Labels wie zum Beispiel Hope Recordings. Ganz neu hat er ein Release bei der Anja Schneider, und zwar auf Mobile am Start. Das ist der Diego Poblet mit Warmer. Thank you. auf dem Berliner Underground-Label, nämlich Watergate. Dort releasen normalerweise so Leute wie zum Beispiel der Rüde Hagelstein oder auch Darlin Fleiss. Eine grosse Überraschung war, wo vor zwei Wochen der Track released wurde, ist nämlich der Sascha mit Trigonometry. Und seine Co-Produzenten sind eben genau die zwei Jungs, die ich heute so oben ins Feature gefasst habe auf srf.ch/mentalx, nämlich Centre. Hinter Centre und eben im Sascha, seine Co-Produzenten, sind der Dennis White. Der hat schon ein paar grosse Releases gehabt als Thermal Bear. Oder auch der Dave Gardner. Der hat vor allem so in den 90er Jahren House Music produziert als Nerva. Wie gesagt, Hintergrundinfos zu meinen Acts von der Woche, die eben Center sind, Playlisten und Podcasts zum gratis Downloaden und alles, was du brauchst für ein wildes, hoffentlich von Glück erfülltes Partywochenende, findest du auf srf.ch/mentalx. Den Podcast von der heutigen Show bekommst du natürlich auch ab der 11 Uhr heute oben auf iTunes for free. Check's einfach mal aus. Freitagabend auf SRF Heavy Rosen natürlich sehr elektronisch, wie zum Beispiel vorher. Da hast du die neue Scheibe von Tim Engelhardt auf eine Vibrant Music gehört, namens Poly 7. Und das hier ist auch ein absoluter Geheimtipp, nämlich Space Puma nennt sich das Projekt. Ein Stück heisst Amour. Und naja, schauen wir mal, wer dahinter steckt. Das wissen wir aber noch nicht ganz. Hintergrundinfos und Playlist bekommst du auf srf.ch/mentflakes. Schönes Wochenende. We'll be right back. Sonne ist untergegangen über dem Clubland Schweiz und da passt die Nummer ja hervorragend dazu. Förzan featuring Haptic and Guy J, Climb to the Sun. Perfekt abtauchen in eine wilde, hoffentlich exzessive Partynacht. Was genau läuft das Wochenende, das erfährst du in meiner Club Selections, die bekommst du in einer guten Stunde. Und als nächstes kommt ein Monster. Und zwar kannst du dich sicher erinnern, Way Out West hat vor gerade 2 Monaten Tuesday Maybe ihr Album rausgegeben. Ich glaube, es ist das 7. inzwischen. Und jetzt hat es eine Special Edition gegeben. Und als Remixer haben sie niemand anders als der Guy J verpflichtet. Ein absoluter Essential Tune, gerade als nächstes nach der hier, nach dem Fördersong und Climb to the Sun. SRF Virus Essential Tune. Das Original vor zwei Jahren schon über alles geliebt. A Way Out West, das heisst, das ist Nick Warren und Jody Wisdomoff aus Bristol. Das Song mit Tuesday Maybe. Sie haben dann auch noch das ganze Album gemacht mit dem gleichen Titel. Und jetzt nach zwei Jahren ist das Ganze remixed worden. Und wie? Normalerweise kann eigentlich, wenn das Original so dermaßen stark ist wie eben die Nummer vor zwei Jahren, den Remix nur verlieren. Aber nicht, wenn du aus Israel kommst und Guy J heisst. Spektakulär. Sky J Remix The Way Out West ist gerade heute rausgekommen auf Anshuna Deep. This is Massive. Thank you. Greed, you're listening to Virus Radio with Mental X. Soundtrack sein. Und zwar durch und durch. Egal, was der finnische Produzent anlenkt, es sitzt. Und dementsprechend erfolgreich ist er auch. Entdeckt worden ist übrigens von Above und Beyond. Die haben ihn aber dann nicht auf Anjuna Deep, Anjuna Beats gesetzt, sondern auf ihr House-Label. Naja, eben House. Auf Anjuna Deep, so heisst es richtig. Und inzwischen mischt Jotto bei den ganz Grossen mit. Das ist sein brandneuer Remix. Gestern rausgekommen, und zwar von Gorillaz und Busted. wild, verträumt und gleichzeitig technoid. Dream Logic, so habe ich die heutige Episode Mantelix Electronic hier auf SRF Virus genannt. Hintergrundinfos, weiterführende Links zu den Artisten und Tracks, die ich dir hier wöchentlich vorstelle, findest du auf srf.ch/mantelix. Der Podcast findest du ab der 11. dann auch gerade online und selbstverständlich auch für alle Apfelfreunde findest du ihn auch auf iTunes. So, als nächstes eine ziemlich technoide Nummer und zwar Lullaby von Infarction. Los geht's rein. extrem deep wird, monoton und dennoch ein gewisses Sexappeal hat, dann kann irgendwie ein Argentinier nicht allzu weit weg sein. Und das ist bei diesem Track genau der Fall. Das ist die neue Scheibe von Juan de Meneses, und zwar Immortals. Juan de Meneses, die langjährigen Hörer unter euch werden sicher noch kennen, so 2009, 2010 hat er so die ersten kleinen Club-Hits produziert. Dort war gerade mal 16 gewesen. Dann hat er irgendwie mal genug gefunden, okay, ich brauche jetzt ein Timeout. 3 Jahre ist er gegangen inzwischen. Und jetzt so allmählich kommen wieder mal neue Juan de Meneses Tracks raus. Sie sind frisch, sie sind technoid, sie sind absolut zeitgenössisch und sie sind einfach richtig, richtig gut. Immortals von Juan de Meneses. You're listening to Virus Radio with Mental X. John Digweed von Bedrock Records seine Freude, sein Zögling, der noch genau vor 10 Jahren angefangen hat aufzubauen, der startet komplett nuts. Das ist natürlich der Guy J. Letzte Woche mit dieser Scheibe West on Mars im Feature. Hast du eventuell sogar die letzte Episode verpasst? Kein Problem. Auf srf.ch/mentalx kannst du jeweils so die letzten paar Sendungen noch gratis downloaden. Auch die heutige Sendung steht in gut eineinhalb Stunden parat. srf.ch/mentalx und selbstverständlich auch auf iTunes. Hast du eigentlich schon eine Idee, was du das Wochenende machst? Willst du eher chillen? Nein, oder? Morgens oben wird geshaked und das wortwörtlich. Gut, es sind ein paar wirklich sehr gute Acts im Club Land Schweiz. Auf der einen Seite haben wir Ami im Nordstern in Basel. Und wenn du wieder mal richtig willst, das Krachen lassen, richtig ein Rave, dann gehst du morgens oben nach Lausanne. Und zwar in der legendären D-Club. Die haben dir sonst wirklich allein Line-up so rings um James Holden. Der John Digweed ist auch schon da gewesen, aber morgens oben gibt es ein Trance und zwar in Perfektion. Paul van Dyk promotet gerade sein neues Album und ist seit über 6 Jahren endlich wieder einmal im Land. Paul van Dyk morgens oben in Lausanne in D-Club. Mehr Rave- und Party-Tipps kriegst du in einer guten halben Stunde. Ich bin der Mental X und das ist Mental X Electronic. Yeah.

Wander in Paris. Gut. Eine Woche, dann ist es wieder so weit. Hey, ich bin froh, dass es einer von diesen Clubs, wo ich jetzt seit 14 Jahren Musik mache. Und es ist wirklich komplett nuts. Also wenn du mal in Paris bist, geh unbedingt ins Wander. Ist nur sehr unregelmäßig, meistens so 2-3, manchmal sogar 4-mal im Jahr, aber es lohnt sich auf jeden Fall. Vor allem erst, weil es meistens am Sonntagmorgen erst um 10 Uhr anfängt und es ist krachevoll. Irre. So, was ist das da, was da läuft? Phobos, und zwar von Kinry. Ah ja, natürlich ganz klar. Das wirklich wahnsinnig coole Label aus Berlin namens Liebesreh oder auf Englisch Dear, Doppel-EP. Und das ist eins von diesen Labels, wo du einfach sozusagen taub kannst kaufen. Es kommt immer etwas Anständiges dabei raus und das rockt ganz besonders. Thank you. Alles. Gut, müsste ich natürlich dann ein bisschen pendeln zwischen den Städten. Morgens oben haben wir wirklich extrem verrückt gute DJs am Start. Und wo genau was morgens oben am Samstag passiert, für das habe ich meine kleine, feine Rubrik mit dem Namen SRF Virus Mental X Club Selection. Du kannst natürlich morgen nach Zürich in Fridas Büchse gehen. Die Berliner Gunja ist nämlich hier. Musikalisch erwartet dich hier so ein Tech-House-Spektakel. Gunja kann stellenweise sogar noch sehr technoid werden. Sie haben auch noch einen Live-Act am Start, und zwar ebenfalls aus Berlin, nämlich Piloka Krach. Das ist schon mal sehr sympathisch, oder respektive. Wenn es natürlich dann auch noch so energetischen Sound gibt, dann ist es natürlich nicht allzu mies. Im Hive Club morgen spielt Andrea Oliva, der ist anscheinend wieder mal in der Schweiz, und musikalisch bewegt er sich zurzeit doch eher so in einem Techno-Bereich, während in Basel und Nordstern, die setzen schon fast auf, ja, Armee. Da ist so viel inzwischen da, kannst du ihn ja schon fast als Resident-DJ bezeichnen. Möchtest du morgen so bei ziemlich abgedrehten Asset House haben, dann gehst du am besten in Luzern in Ausgang, und zwar in der Rock Club. Morgen so von Cocoon aus Winfeld, sein Label Live-Act, nämlich Extra Welt. Und zu guter Letzt, hast du schon mal angedeutet, am heutigen Abend, der Paul Van Dyk hat sich vom ganzen EDM-Trash verabschiedet und macht wieder das, was er wirklich am besten kann, nämlich ein super raviger Trance-Sound, und das zelebriert er morgens oben in Lausanne, nämlich im LD-Club. Das hier kommt aus Finnland, ist vom Acid Inc. und heisst jetzt Cloud Spotting. brandneu und trotzdem ein Shake-Klassiker. Und zwar der originale Track vom Effect und Whirlpool. Habe ich vor 5-6 Jahren ziemlich streng auf und ab gespielt. Und jetzt, ja klar, gibt es das Whirlpool 2017. Hat sich eigentlich im Original nicht groß verändert, hat vielleicht doch ein bisschen mehr Druck und Dämpfe. Entsprechend rockt es natürlich. Unglaublich schöne Nummer. Whirlpool ist das. fast unbemerkt hat das Projekt namens A Center vor gut 2 oder 3 Wochen ein Album rausgegeben. Und irgendwie hat es keinen interessiert, weil sie einfach schlicht keine Werbung gemacht haben. Jetzt habe ich nach wirklich sehr langem Suchen herausgefunden, wer das ist. Und dann habe ich gefunden, naja gut, macht ja irgendwie auch Sinn. Und zwar sind es so Sascha, seine Co-Produzenten, Dennis White, aka Thermal Bear und Dave Gardner mit Nerva. Und das Album mit dem Namen Dream Logic kann ich das sehr wärmstens empfehlen. Und dass der weiss, was die zwei Jungs sonst noch machen, das ist der Thermal Bear, der Dennis White, und zwar mit You Love, der Sascha Remix. Sendung, ich könnte es auch anders sein, ein super exklusiver Track. Und kannst dich noch an den Hacker erinnern? Bekannt worden ist er natürlich als Produzent von der Miss Kitty. Er kommt aus Grenoble. Und dass er irgendwann mal so eine Art wie, naja, sag mal Melodik-Techno oder schon fast eine Progressive House-Platte macht, das kommt jetzt doch ziemlich unerwartet. Aber du hörst, es ist tatsächlich passiert. Das ist die neue The Hacker. Und zwar heisst sie Shift Me und kommt in ein paar Wochen auf dem Ein-Musiker-Label raus namens 1-2. Okay, macht irgendwie Sinn. Die heutige Sendung mit dem Thema Dream Logic kannst du in guter Stunde gratis downloaden auf srf.ch/mentlix. Dort findest du auch Hintergrundinfos zu den Acts, die ich heute oben vorgestellt habe. Natürlich Playlisten. Und ladest du lieber die Sendung bei iTunes ab, kannst du es auch dort gratis machen. In guter Stunde ist sie, wie gesagt, ready. So, wir hören uns hoffentlich am nächsten Freitag wieder. Ab der 7. bin ich wieder für dich hier live im Studio hinter der Tür. Turntables am umeinander shake und dich ins Wochenende zu begleiten. Jetzt komm gut durch die Nacht. Bis dann. Ciao, ciao.